Kundgabe 1123. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.09.1939. Wesen, Träger göttlicher Kraft. Gestirne, Zentralstationen. In das unendliche Weltall lässe der Herr alle geistigen Wesenheiten treten und weiset jeder ihre Bestimmung zu. Es lässt gleichsam der Herr alle seine Schöpfungen von den Wesen in Besitz nehmen und diese alle Funktionen ausüben, die der Schöpfer zwecks Fortbestehens seiner Schöpfungen angeordnet hat. Eine unvorstellbare Tätigkeit entwickelt sich also in der Gesamtschöpfung. Und diese Tätigkeit wiederum kann nur durchgeführt werden vermittels göttlicher Kraft. Würde die göttliche Kraft nicht durch alle diese Wesen wirken, so wären diese tot und untätig. Also sind alle diese Wesen Träger der geistigen Kraft, üben durch diese ihre Tätigkeit aus und vermehren wieder dadurch in sich die Kraft bis zu einem gewissen Grade, um dann in einen neuen Wirkungskreis eingehen zu können. Und also sind alle Welten, alle Gestirne wiederum Zentralstationen oder Sammelstellen göttlicher Ausstrahlungen. Und alles Wesenhafte wird genährt und empfängt gleichsam das zu seinem Fortbestehen nötige Fluidum ununterbrochen von seinem Schöpfer und Erzeuger. Um diesen Vorgang verstehen zu können, braucht sich der Mensch nur vorzustellen, wie kraft- und hilflos jedes neugeborene Kind ist und wie es angewiesen ist auf die Ernährung und jegliche Hilfeleistung der irdischen Erzeuger. Und ist es scheinbar ein selbstständiges, von allem anderen unabhängiges Wesen, so ist es doch durch die Bande der Natur mit seinen Erzeugern verknüpft. Wie viel mehr nun das Geschöpf, das aus nichts hervorgegangen ist, das der göttliche Liebewille erzeugt hat, das aber nun dazu bestimmt ist, zum höchsten gottähnlichen Wesen sich zu entwickeln. Wenn der Schöpfer diese Anforderung stellt an sein geschaffenes Wesen, dann muss er ihnen auch gleichzeitig das Mittel geben, diesen Anforderungen gerecht werden zu können. Und dieses Mittel ist seine Kraft. Er speiset alles mit seiner Kraft und sichert so auch die Erhaltung alles dessen, was er erschaffen hat. Und es empfangen die Wesen ununterbrochen diese Kraft unbewusst, bis sie in jenes bewusste Stadium eintreten, wo es ihnen möglich ist, diese Kraft ungemessen anzufordern und ihre letzte Aufgabe nun erfüllen können mit Leichtigkeit. Es hat der Mensch auf Erden allen geistigen Wesen das eine voraus, dass ihm keine Begrenzung der göttlichen Kraft gesetzt ist und es ihm selbst überlassen bleibt, diese anzufordern und zu nützen. Er hat das eine voraus, dass er sich immer und immer wieder zu seinem Schöpfer wenden kann und ihn bitten um Zuwendung dieser Kraft und so den letzten Aufenthalt auf Erden ausnützen kann, um das ihm gesetzte Ziel zu erreichen und zu einem gottähnlichen Wesen, zum wahren Kind Gottes zu werden. Amen.